Soll Annette Schavan zurücktreten oder nicht? Die Meinungen der Facebook-Nutzer teilen sich in zwei Lager. Die einen fühlen sich betrogen und halten Frau Schavan nicht mehr für glaubwürdig. Andere verweisen auf ihre Leistungen als Bildungsministerin, argumentieren mit Verjährung und Verhältnismäßigkeit. Warum soll sie zurücktreten, fragt Nutzerin Franzi Bald-Richter. Weil ihre Doktorarbeit damals nicht genügend geprüft wurde, da es kaum die notwendigen Möglichkeiten gab? Auch Thomas Mank ist gegen einen Rücktritt. Bei aller gebotenen Kritik an Schavans politischer Arbeit falle es ihm schwer zu glauben, dass die letzten 30 Jahre auf Blendwerk aufbauten. Ihr jetzt den Titel und damit die Existenzgrundlage zu entziehen, sei unangemessen und geradezu unmenschlich. Schavans tolles Tagwerk in Ehren, schreibt hingegen Holger Händel, doch sie habe mit Vorsatz getäuscht und verdiene daher null Toleranz. Dass bei einer intensiveren Suche wohl viele Uniprofs ihr Amt aufgeben müssten, finde zwar auch Dwight D. Derwitt, doch könne dies kein Grund dafür sein, die Regeln aufzuweichen und die Wissenschaftsideale aufzugeben. In der Debatte im Radiofeuilleton fand unser Hörer Dieter Graf: Wenn ich mir angucke, dass sie einen Titel hatte in der Arbeit Person und Gewissen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sie ist für mich jetzt eine Person ohne Gewissen. Sie kann von der Bundeskanzlerin als Ministerin gehalten werden, aber nicht in diesem Fach, wo sie die Wissenschaft anhalten soll zur Höchstleistung, zu ehrlicher Leistung. Dafür ist sie nicht mehr glaubhaft.